Kapitel 6 von Gedichte, Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Esel des Buridan. Rechts Heu und Klee, links Heu und Klee, die allerfetzten Weiden. Dem Esel tut das Wählen weh, er kann sich nicht entscheiden. Er schnuppert rechts, er schnuppert links und dreht sich dreimal um. O Buridan, O Buridan, was ist dein Esel dumm? Rechts Gras und Korn, links Gras und Korn, wie knurrt es ihm im Magen. Und immer wieder geht's von vorn, er mag die Wahl nicht wagen. Doch zwischen beiden bleibt er stehen und fällt vor Hunger um. O Buridan, O Buridan, was war dein Esel dumm? Rechts freie Presse, links Zensur, rechts Wahrheit, links die Lüge. Was stehen wir und grübeln nur und haben's nicht genüge? Wir horchen rechts, wir horchen links und fragen fern und nah. O Buridan, O Buridan, wär doch dein Esel da. Die Freiheit rechts, links, Sklaverei, wer könnte es sich verhehlen? Wir aber stehen und stehen dabei und wissen nicht zu wählen. So sind wir doch weit ärger noch und dummer noch für wahr, O Buridan, als wie dein Esel war. Ende von Kapitel 6.